Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wir freuen uns sehr, euch wieder begrüßen zu können. Wir, das sind wie immer meine Frau Alexa. Ja, hallo allerseits. Und ich, Alexander. Vielleicht am Anfang heute ein paar Rahmeninformationen vorab. Zum einen ist unsere Homepage www.hoaxilla.de jetzt sozusagen freigeschaltet. Das war vorher noch eine Homepage wird bearbeitet Seite und jetzt haben wir eine richtige Homepage, auf die ihr gerne gehen könnt und euch die Informationen über uns, über Hoaxilla anschauen könnt. Die wächst noch weiter, aber immerhin jetzt kann man sie sich schon angucken. Und was ganz wichtig ist, wir haben auf der Homepage ein Forum eingerichtet und wir fänden es ganz toll, wenn ihr auch in dieses Forum kommen würdet, mit uns diskutierend über die Folgen, über andere skeptische Dinge oder wir haben auch einen Off-Topic-Bereich, irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt. Klickt euch mal rein auf hoaxilla.de, geht ins Forum, registriert euch, da muss man sich auch nicht großartig freischalten und dann könnt ihr direkt mit uns beiden diskutieren. Alexa, das würden wir gerne machen, ne? Ja, das würde uns sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch im Forum eigene Geschichten posten oder Geschichten, von denen ihr nicht wisst, ob es vielleicht eine moderne Sage ist oder eine wahre Geschichte und wir versuchen dann gerne auch mal Näheres darüber herauszufinden. Genau. Und können dann im Forum vielleicht, wenn ihr so eine Geschichte auch postet, mal so ein bisschen den Weg aufzeichnen, den wir gehen, wenn wir versuchen, sowas rauszufinden. Genau. Also das so als Rahmeninformationen zu dem, was sich seit der letzten Folge getan hat an unserer Domain. Dann haben wir, darüber freuen wir uns ganz außerordentlich, auch schon unsere ersten Fanmails bekommen. So möchte ich das mal einfach ganz frech behaupten. insbesondere dir, Lars, möchten wir danken. Lars hat uns eine E-Mail geschrieben und führte da in der E-Mail so ein bisschen die E-Mail-Hoaxes aus. Alexa, das hattest du ja auch schon mal erwähnt. Genau. Und führte an, diese typische E-Mail von Sony oder sonstigen Handyanbietern, sollen die dann kommen und wenn man dann diese E-Mail an 30 weitere Personen weiterleitet, dann würde man irgendwann ein Handy umsonst bekommen. Also da schon mal vielen Dank für diesen E-Mail-Hoax. Also wer so eine E-Mail kriegt, das ist definitiv ein Hoax. Also das ist nicht wahr. Und wir werden da auch mal irgendwann eine eigene Sendung drüber machen, Alexa. Oh ja. Und das mal ein bisschen ausführen. Also vielen Dank da, Lars, für die E-Mail und diesen Hinweis auf diese Hoaxes haben wir auf dem Schirm. Da machen wir auch demnächst mal eine Sendung drüber. Und zum Zweiten, das hat Lars in der E-Mail gefragt und das haben auch einige andere Personen schon gefragt, die Musik oder die Jingles, die wir in Hoaxilla benutzen, wie die entstanden sind, wo die her sind. Ganz einfach, das sind alte Kompositionen von mir, die ich mal irgendwann auf einem sogenannten Tracker-Programm gemacht habe. Die ganz alten unter euch, die so mein Alter haben, vielleicht mal einen Commodore Amiga hatten. Das sind die Programme gewesen, mit denen auf dem Amiga die Musik gemacht worden ist und die gibt es inzwischen auch für den PC als Freeware und das sind so Kompositionen, die ich mal irgendwann gemacht habe und daraus haben wir jetzt die Jingle gemacht. Also insofern sind das auch Eigenproduktionen und wer weiß, vielleicht, wenn ihr die ganz toll findet, kann ich die ja mal übers Forum oder über die Homepage auch mal hochladen, wenn das einer unbedingt hören will, wie die Stücke in Gänze klingen. Das sind auch nicht alles Stücke, sondern auch teilweise Versatzstücke. Ja, das so als Rahmenbedingungen und als Reaktion auf unsere Mails, die wir erhalten haben. Heute wollen wir in der Einleitung vielleicht ein paar Worte drüber verlieren, das liegt mir eigentlich am Herzen, weil das so eine so schöne Geschichte auch ist. Wie wir grundsätzlich auf die Idee gekommen sind, Hoaxilla ins Leben zu rufen. Alexa, das hat ja eine kleine Vorgeschichte, ne? Ja, genau. Und zwar ist uns von einer Arbeitskollegin eine Geschichte zugetragen worden, natürlich unter der Prämisse, dass diese Geschichte wahr ist und in der Gegend passiert ist. Und zwar handelt die Geschichte von einem armen, unglücklichen Junggesellen, der an seinem Junggesellenabschied, also kurz vor der Hochzeit, eine fürchterliche Tortur durchmachen musste. Und zwar, nachdem wahrscheinlich alle schon sehr angeheitert waren, musste er Gummistiefel anziehen. Und seine Freunde haben ihm dann Bauschaum in diese Gummistiefel gespritzt. Der Bauschaum härtete natürlich aus und der unglückliche Mensch ist so eingeschlafen, wahrscheinlich weil er auch sehr betrunken war und dann unter Schmerzen aufgewacht und man konnte ihn nur noch ins Krankenhaus bringen und die Beine mussten amputiert werden, weil sie abgestorben waren. Genau, das wäre auch an sich eine prima Geschichte gewesen, die wir hätten als Story der Woche nehmen können, haben wir aber in dem Fall jetzt nicht gemacht, weil wir anhand dieser Geschichte vielleicht mal aufdecken wollen, wie man so einem Hoax vielleicht auch auf oder einer modernen Sage auf die Schliche kommt. Denn meine Arbeitskollegin hat mir eben die Geschichte erzählt und dann, das klang für mich spontan schon so sehr wie eine moderne Sage, dass ich natürlich sofort nachgefragt habe und die entscheidende Frage gestellt habe, wo ist das denn passiert? Und wem, genau. Und wem? Und das musste sie dann erst klären. Also das war schon das erste Indiz, weil normalerweise, wenn sowas passiert, dann ja, kriegt man natürlich da sofort die Informationen drüber, wo das passiert ist. Die Story ging dann so weiter, dass sie am nächsten Tag zur Arbeit kam und dann sagte, jetzt alle, die das Münsterland kennen, werden dann jetzt darauf reagieren, das sei in Burg Steinfurt passiert, also in der Nähe von Münster. Und ich habe da mal mir den Spaß gemacht, mal dann zu googeln in der Regionalpresse. Das taucht aber nirgendwo auf. Und einen weiteren Tag später kam sie dann zur Arbeit bei einer Arbeitskollegin und sagt dann der Chef oder Mitarbeiter von ihrem Ehemann hätte die gleiche Story erzählt und da sei die Geschichte dann in Coesfeld passiert. Wenn man das Münsterland kennt, sind das also schon zwei sehr weit auseinanderliegen und eigentlich in gegensätzlichen Richtungen liegende Orte. Und einen Tag später kam noch ein Arbeitskollege dann auf unsere Arbeitsstelle und der hat dann erzählt, dass die Geschichte in Rheine passiert sei. Da war schon relativ klar, dass die Story ein Hoax ist, also eine moderne Sage. Was ja auch wieder sehr schön passt an der Stelle, das hatten wir beim letzten Mal ja schon, auch so dieser moralische Aspekt der Geschichte, also ein angehender Bräutigam, der soll sich natürlich nicht so die Hucke voll saufen, Jawohl. wenn ich das mal salopp ausdrücken darf, dass er nicht mehr weiß, was mit seinen Beinen passiert. Also es verdichtete sich dann doch eindeutig, dass dann diese Geschichte ein Hoax war. Irgendwann geisterte das Gerücht dann, dass der an den Folgen der Amputation gestorben ist. Das war so das letzte Tüpfelchen auf dem i. Und dann war es tatsächlich so, dass eine Kollegin eine Tageszeitung da mitbrachte, wo ein Artikel dann drin war, der Titel war mit Das Märchen von der Fußamputation an Horrorgeschichte ist nichts dran. Da war es natürlich auch für den Letzten eindeutig, dass es sich bei dieser Geschichte um eine moderne Sage handelt. Und das war so dieser ganze Verlauf. Also wir hatten dann vorher schon uns entschieden, Hoaxilla mal anzufangen, weil das so ein absolute klassischer Verlauf für so eine moderne Sage war. Und der Artikel kam dann noch oben drauf. Wir haben den Artikel in dem Diskussionsforum zum Podcast eingestellt. Den könnt ihr euch dann mal in Ruhe durchlesen. Und da wird dann auch ganz klar daran deutlich, wie die Presse dann gearbeitet hat, um diese Geschichte dann letztendlich als moderne Sage aufzudecken. Ja, schön finde ich an dieser Geschichte auch, dass man daran sieht, dass moderne Sagen vor einer gewissen Brutalität nicht zurückschrecken. Also das werden wir noch häufiger erleben wahrscheinlich, dass diese Geschichten sehr brutal und sehr horrormäßig sind und in ihrer Aussage auch wirklich sehr konsequent und sehr harsch sind. Ja, also die Vorstellung, dass einem angehenden Bräutigam kurz vor der Hochzeit beide Unterschenkel amputiert werden, das ist schon heftig. Also davon mal ab, natürlich habe ich auch selber bei der Geschichte zusammengezuckt, aber die trug so eindeutig alle Züge einer modernen Sage, dass ich mir nicht so ganz schlimm Gedanken um den armen Mann machen musste, weil ich irgendwie gedacht habe, diesen Mann gibt's gar nicht. Gut, also das so als Einleitung für den heutigen Tag. Wie gesagt, hoaxilla.de jetzt online als richtige Internetseite und besucht uns im Forum, diskutiert mit uns, da würden wir uns sehr freuen. Und dann würde ich sagen, Alexa, machen wir weiter mit unserem beliebten Punkt Story der Woche. Die Story der Woche. Die Story der Woche dreht sich diesmal um einen Koch in einem großen Hotel, der relativ plötzlich erkrankte und dann auch innerhalb weniger Wochen verstarb. Man hat hinterher festgestellt, dass in der Hotelküche eine Mikrowelle installiert worden ist, und zwar nicht auf Augenhöhe, wie man das ja normalerweise in einer Küche tut, sondern auf Hüfthöhe, direkt an seinem Arbeitsplatz. Und jedes Mal, wenn er sozusagen ein Stück vom Herd zurücktrat und sich angeschaut hat, was er gerade an Gerichten geschaffen hat, stand er genau vor dieser Mikrowelle und direkt in der Strahlung. Und da die Mikrowelle nicht richtig abgeschirmt war, war er dieser Strahlung regelmäßig ausgesetzt und seine Nieren wurden dann systematisch gekocht sozusagen, und an dieser Tatsache ist er nach einiger Zeit verstorben. Tja, das ist doch auch mal ein Berufsrisiko. Also, wie ihr schon mitbekommen habt, die Storys können durchaus auch mal brutal sein. Ja. du hast das ja eben schon gesagt. Ja, also so viel zur Story der Woche. Und die Story der Woche mit ihrem Inhalt bietet uns eine wunderbare Gelegenheit, zum Thema der Woche überzuleiten. Denn wir wollen uns heute in unserem Blog Thema der Woche mit Elektrosmog und Handystrahlung beschäftigen. Und deshalb leiten wir jetzt über zum Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, das Thema der Woche soll heute Elektrosmog und Handystrahlung sein. Wir sind auf das Thema gekommen, Alexa, du hast das ja rausgesucht, weil die WHO am 19. Mai ja ihre große Studie veröffentlicht hat, die Interphon-Studie, so ist der Name. Und da ging es darum, ob es einen Zusammenhang zwischen Hirnkrebserkrankungen, insbesondere Gliome, waren da angesprochen, das sind Krebse am Temporallappen, am Schläfenlappen des Gehirns und Handystrahlung bzw. Handynutzung gibt. Und diese Studie ist an 13.000 Menschen in 13 Ländern durchgeführt worden. Und die sind also da befragt worden in Selbsteinschätzung, wie oft sie telefoniert haben und ob sie das Handy direkt am Kopf hatten und an welcher Seite. Und letztendlich lässt sich statistisch gesehen kein erhöhtes Gesundheitsrisiko durch Handystrahlung feststellen. Das ist das letztendlich, was in dieser Studie herauskommt. Man muss natürlich sicherlich einige Einschränkungen, insbesondere als Skeptiker, vornehmen. Als die Studie begonnen hat im Jahr 2000, da war die Handynutzung noch eine andere, als das heute ist, ne? Wenn man sich so mal die Jugendlichen anschaut, wie die mit dem Handy heutzutage umgehen. Das ist natürlich eine andere Nutzung als vielleicht im Jahr 2000, wenn man überlegt, vor 10 Jahren, wie viele Jugendliche, auch Kinder wirklich schon im Grundschulalter ein Handy hatten. Das war natürlich nicht so viele, wie das heute der Fall Auf ist. jeden Fall, auf jeden Fall. Das, genau, dann natürlich für Skeptiker immer eine Einschränkung wert ist, dass die Studie natürlich mit Mitteln auch der Handyhersteller gesponsert worden ist. Wobei ich letztendlich da schon auch glaube, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, unabhängig genug ist, um sich da nicht irgendwie einkaufen zu lassen. Das ist einfach mal meine persönliche Einschätzung zu dieser Sache. Und man muss tatsächlich feststellen, dass es weitere Studien geben muss, nach wie vor. Man kann im Moment sagen, es ist kein erhöhtes Krebsrisiko festgestellt worden, aber natürlich müsste man im Prinzip jetzt schon wieder die nächste Studie an den Und Start das war ja bringen. auch nicht die erste Studie zu dem Thema. Es hat 2008, glaube ich, war es auch schon eine große Studie gegeben, die aber, glaube ich, genauso wenig in Zusammenhang feststellen konnte. Ja. Also insofern, überraschend, nicht überraschend kann ich nicht sagen. Ich bin da relativ emotionslos, was Handynutzung und Krebsrisiko angeht. Also ich bin niemand, der das so sonderlich befürchtet hat. Ich bin aber auch kein Vieltelefonierer, was das Handy angeht, muss ich dazu sagen. Was man natürlich merkt und was auch belegt ist, ist natürlich, dass die Strahlung, die ein Handy aussendet, dafür sorgt, dass sich Gewebe erwärmt. Also das ist ein belegter Befund, den es gibt. Nur ob das eine Schädigung letztendlich hervorruft. Wo ja auch die Grenzwerte, die festgelegt worden sind, gesetzlich auch eigentlich dafür sorgen sollten, dass solche Schädigungen nicht auftreten können. In jedem Fall, und die Erwärmung liegt also auch in einem Bereich, der natürlich nicht bedenklich in irgendeiner Art und Weise ist. Wir reden da also von Bruchteilen von Grad Celsius und nicht um 10 oder 12 Grad Celsius, die sich dann irgendwann in einer Kopfhälfte erwärmt. So stark ist der Effekt dann letztendlich nicht, weil eben die Grenzwerte, wie du gerade schon gesagt hast, natürlich eingehalten werden. Ja, in dem Zusammenhang kommen wir natürlich auch zwangsläufig auf das Thema Elektrosmog und die Empfindlichkeit sozusagen auf die Strahlung, die jedes elektrische Gerät in irgendeiner Form aussendet. Es scheint also wirklich Menschen zu geben, die sich da als sehr sensibel, auch als elektrosensibel, wie man inzwischen so schön sagt, bezeichnen. Vielleicht eine kurze Definition des Wortes Elektrosmog. Elektro, der Wortteil dürfte klar sein. Das Wort Smog kennen wir sonst im Zusammenhang mit Luftverschmutzung. Also wenn über einer großen Stadt wieder eine Smog- oder auch Rauchglocke hängt, dann wissen wir, dass die Luftbelastung sehr hoch ist und dass man vielleicht nicht rausgehen sollte oder vor sportlicher Betätigung draußen gewarnt wird. Ähnlich scheint es jetzt inzwischen zu sein mit der Strahlung, die elektrische Geräte aussenden. Es gibt einen ganz interessanten Artikel auf der Seite der GWUP. Die GWUP haben wir ja letztes Mal in unserem Podcast schon erwähnt, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Genau, da gibt Haben es sich auch, auch. ganz kurz, da gibt es auch im Linkbereich, das habe ich gar nicht erwähnt, unserer Homepage, Links sowohl zur GWUP als auch zu anderen skeptischen Podcasts, die dann allerdings in englischer Sprache sind, aber wir haben auf alle Fälle die GWUP auch bei uns verlinkt und das lohnt sich in jedem Fall mal da vorbeizusurfen. Das Genau. nur so als Einwurf. Was ganz, ganz schwierig ist in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit dem Elektrosmog, ist, dass man da sozusagen Angst vor etwas hat, das man nicht sieht. Man kann es natürlich in irgendeiner Form messen, aber man kann es ganz, ganz schlecht belegen, wenn man nun also wirklich der Meinung ist, man sei da besonders sensibel. Also ganz oft tritt das auf im Zusammenhang mit Mobilfunkmasten, die gebaut werden, um die Handynetze weiter auszubauen. Es gibt dann immer wieder Bürgerproteste und Menschen, die sich also mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass so etwas in ihrer Nähe aufgestellt wird, weil sie dann über Schlafbeschwerden klagen, über Konzentrationsstörungen oder ähnliche Dinge. Ganz interessant in dem Zusammenhang, das sagtest du, glaube ich, vorhin, dass Ja. man auch teilweise festgestellt hat, dass die Menschen schon empfindlich reagieren, wenn die Masten noch gar nicht funktionstüchtig oder noch nicht komplett aufgestellt sind. Ganz genau, die sind also dann, es gibt Untersuchungen oder Studien, wo dann erwähnt wird, dass also ein aufgebauter Sendemast, der aber noch gar nicht aktiv ist, schon dazu führt, dass Beschwerden auftreten. Das ist der sogenannte Nocebo-Effekt, so wird das genannt. Also wenn ein negativer Effekt ohne das, was Negatives passiert, auftritt, im Gegensatz zum Placebo-Effekt. Und da gibt es einmal ein Newsletter der Forschungsgemeinschaft Funk e.V., die das aufgelegt haben. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat dazu eine Untersuchung gemacht und Elaine Fox, da gibt es auch eine Studie zu. Also wenn da ihr an Links oder an den Quellen für die Studie interessiert seid, kommt ins Forum, postet das, dann stellen wir die da gerne rein. So eine kleine Literaturliste zu dem Thema. Aber das ist zum Beispiel ein ganz häufiger Effekt. Fand ich auch ganz interessant, dass man also, da wird ein Sendemast hingestellt, der ist überhaupt noch nicht in Betrieb und schon gibt es Menschen, die Beschwerden haben, was ja dann eben eine skeptische Betrachtung zulässt und sagt, vielleicht ist es wirklich so ein Nocebo-Effekt? Also nur weil da was steht, geht es mir jetzt mit einem Mal schlecht. Also da kommen sicherlich zwei Dinge zusammen, die da eine Rolle spielen. Das ist einmal die Angst vor dem Unbekannten sozusagen. Was passiert, wenn die da jetzt so einen riesen Mast hinstellen? Was macht diese Technik mit uns? Ist diese Technik überhaupt schon ausgereift und erforscht? Und dann eben dazu übergehend eben die Angst vor technischen Neuerungen an sich. Man hat das ganz oft, wenn große technische Neuerungen eingeführt werden, dass das so eine ganz zweischneidige Geschichte ist. Auf der einen Seite freuen wir uns alle, wenn unser Leben dann ein Stückchen bequemer wird dadurch. Auf der anderen Seite haben wir auch fürchterliche Angst davor, was mit dieser Technologie dann wird, was in ein paar Jahren mit uns passiert und welchen Einfluss das auf die Menschheit hat. In dem Zusammenhang erwähne ich immer gerne die Erfindung der Dampflokomotive, die natürlich zur Folge hatte, dass sich die ganze Welt komplett gewandelt hat, dass das Leben schneller wurde und dass eben gerade dadurch die Menschen auch große Angst davor hatten, eben sich dieser Geschwindigkeit auszusetzen und es da bei der konkreten Nutzung im Anfang große Vorbehalte gab, weil man sagte, ja, wenn der Mensch sich so schnell fortbewegt, das muss dann ganz schlimme Auswirkungen auf den Organismus haben und dann wird der Mensch eben krank durch diese Geschwindigkeit. Ja, also dazu passt ja auch die Geschichte, ob sie wahr ist oder nicht, wissen wir ja noch nicht, aber die Mikrowellengeschichte, denn heutzutage ist die Mikrowelle ja ein alter Hut quasi schon, aber zu der Zeit, als die Mikrowelle eingeführt wurde, gab es ja auch endlose Debatten darüber, ob letztendlich das Essen, was man durch die Mikrowelle sich erhitzt und dann eben zuführt, nicht doch gesundheitsschädlich ist. Auch da eben eine neue Technologie, die sehr, sehr kritisch betrachtet wird. Wobei man natürlich sagen muss, es gibt ja Personenkreise, die sich mit diesen Themen durchaus so rum beschäftigen, dass sie diese Ängste hier auch schüren und damit auch gerne mal Geld verdienen möchten. Alexa, da hast du, glaube ich, guter, ein ganz schönes, guter Hinweis. Schönes also, Beispiel. Also sowas treibt natürlich immer Blüten, genau, die auch so in Richtung Gewerbe gehen. Was ich jetzt in dem Zusammenhang, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, entdeckt habe, ist eine Firma, die ich jetzt nicht nennen möchte, die eine bioenergetische Erdungsauflage herstellt. Also das ist tatsächlich wahrscheinlich so eine Art Matratze oder etwas, das man oder eine Matte, die man unter die Matratze legt und die eben dafür sorgt, dass man dann rundum geschützt ist vor schädlicher Strahlung. Ja, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob man das haben möchte oder nicht und ob man das braucht oder nicht. Für mich ich habe ein bisschen das Gefühl, das geht so in Richtung Alufolie um den Kopf wickeln, um vor Strahlung geschützt zu sein. Also damit diese Spionagesatelliten. Skeptisch, vor allen Dingen, weil diese Firmen, die solche Dinge auch zu einem wirklich horrenden Preis verkaufen. Also ja. Das steht in keinem Verhältnis. Ja, das ist wie die Alufolie im Kopf, damit die Spionagesatelliten unsere Gedanken nicht lesen können. Ne? Ja, genau, genau. Also versteht uns nicht falsch. Also es gibt natürlich Menschen, die gesundheitliche Probleme haben und die das nicht einordnen können und in ihrer Verzweiflung glauben sie dann unter Umständen, dass es tatsächlich Erdstrahlen oder sonstige Dinge sind, die diese gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Das mag so sein. Es gibt aber bis heute keinerlei wissenschaftlichen Beweis dafür, dass es so ist. Und dann ist es ja fraglich, wenn es keinen Beweis gibt, dass diese Strahlen irgendeine gesundheitsbeeinträchtigende Wirkung haben, muss ich dann für horrendes Geld mir irgendwas kaufen, damit es mir besser geht. Ich meine, wenn es den Leuten hinterher... Das ist sicherlich zu früh noch zu diesem Zeitpunkt. Ja, das ist so eine Geschichte, also der Psychologe in mir sagt dann natürlich, wenn ich so viel, unglaublich viel Geld für so eine Bettmatte auflege oder ausgebe, die ich dann auflege, dann habe ich so eine hohe kognitive Dissonanz, weil ich unglaublich viel Geld ausgegeben habe für etwas, also um das Ziel zu erreichen, habe ich sehr hohen Aufwand betrieben, dass das dann wirken muss, weil sonst müsste ich mir selber eingestehen, dass ich unglaublich viel Geld für nichts gegeben habe und vielleicht ist dann der Nocebo-Effekt durch diesen Placebo-Effekt dieser extrem teuren Bade, nicht Badeauflage, sondern Schlafauflage, dann wieder ausgeglichen. Mag ein Wirkmechanismus sein, ist auch nicht untersucht. Also ich spekuliere hier auch gerade so in den blauen Dunst hinein. Ja, also es ist ganz einfach so, dass die Forschungslage derlei Rückschlüsse noch nicht zulässt. Ich finde es gut, dass es solche Studien gibt. Das wird sicherlich auch nicht die letzte Studie in der Form gewesen sein. Aber derzeit ist es eben ganz schwer, da einen Zusammenhang herzustellen. Das kann wirklich einfach nur daran liegen, dass die Forschung noch nicht so weit ist. Das kann aber auch daran liegen, dass es keinen Zusammenhang gibt. Also man kann es einfach ganz schlecht sagen derzeit. Genau. Und jeder, der behauptet, dass es so ist, dem beginnt skeptisch und hinterfragt das ein bisschen. Eine Sache, wo ich auch noch vorwarnen möchte, wenn wir bei dem Kontext noch sind, bevor wir vielleicht mit dem Thema der Woche dann schließen. Es gibt sogenannte Elektrosmogfilter oder auch Strahlenfilter, insbesondere für Handys zum Beispiel gibt es die. Das sind so Folien, die man aufs Handy aufkleben kann oder... Aufkleber, die man darauf kleben kann. Lass das bitte bleiben. Die haben eigentlich in der Regel immer nur einen Effekt. Diese Folien und Aufkleber sorgen dafür, dass die Verbindung vom Handy zum Sendemast nicht mehr hundertprozentig gewährleistet ist. Und Handys können ja durchaus unterschiedlich stark senden. Also ein Handy sendet nicht immer mit der gleichen Intensität. Und wenn es eine gute Verbindung zum Sendemast hat, ist die Strahlung, die aus dem Handy rauskommt, sehr, sehr gering. Klebe ich mir jetzt eine Folie über mein Handy drüber und hemme diese Verbindung zum Sendemast, die Funkverbindung, dann pulst mein Handy automatisch hoch. Also ich klebe mir einen Filter gegen Handystrahlung oder Elektrosmog auf mein Handy und bewirke damit nur eins, nämlich dass mein Handy dauerhaft deutlich mehr Strahlung aussendet. Also das lasst mal besser bleiben, dann telefoniert ein bisschen weniger oder nimmt ein Headset und wer dann sagt, da ist Bluetooth, das ist auch Abwehrstrahlung. Es gibt auch Headsets mit Kabeln und dann kann man das vielleicht dann so regeln, das nochmal als Hinweis von meiner Seite. Weil ich nicht möchte, dass ihr euch dann unnötig höherer Strahlung aussetzt, wenn ihr das gar nicht müsst. So, ich denke, es wird jetzt Zeit, die Story der Woche aufzulösen. Die Auflösung. Ja, Alexa, dann teil uns doch mal mit, ob die Nieren des Kochs tatsächlich gekocht worden sind in der Küche oder ob du uns da eine erfundene Geschichte erzählt hast. Ja, ich habe tatsächlich eine moderne Sage erzählt. Das heißt, es hat kein Koch in einem Hotel gegeben, der, wenn er vom Herd zurücktrat, mit dem Rücken zur Mikrowelle stand und deswegen seine Nieren gekocht wurden. Diese Geschichte ist nicht wahr. Die gibt es in ganz vielen Variationen. Manchmal ist es auch ein Arbeiter einer Telefongesellschaft, der sich sozusagen an der Mikrowelle wärmen möchte und sich da freiwillig sozusagen in die Strahlung Auch hineinstellt schön. und das Ganze ein bisschen übertreibt und dann irgendwie gekocht wird. Also der gekochte Telefonmann oder der gekochte Arbeiter, das ist eine ganz weit verbreitete Urban Legend. Vielleicht können wir, es gibt noch eine ganz wunderbare Geschichte, die ist für uns nicht ganz nachvollziehbar, weil die aus Amerika kommt und wir sind mit diesen Telefonkommunikations-Relais-Stationen, wie die auch mal sind, nicht so ganz vertraut. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, wo so ein Telekommunikationsmitarbeiter in Amerika neben so einem Mikrowellenmast, der also mit Mikrowellenstrahlung Handygespräche vermittelt und Telefongespräche vermittelt, um die Weihnachtszeit herum irgendwie seine Nachtschicht verbringt und dann ist ihm kalt und er setzt sich davor und sein Kollege findet ihn am nächsten Genau, wie Morgen so ein gar gebraten quasi, wie so ein Weihnachtsbraten. Das ist schon wirklich sehr abstrus. Und dann an manchen Stellen oder an manchen Variationen wird noch sogar darauf hingewiesen, dass diejenigen, die den Körper gefunden haben, also festgestellt haben, weil er eben gerade gut durchgekocht war, dass er auch sehr köstlich gerochen hat, also wahrscheinlich wie irgendwie gegrilltes Fleisch oder so. Und dass manche, die ihn dann eben gefunden haben, dann spontan zu Vegetariern wurden und manche sich einfach nur übergeben haben. Also diese Geschichten haben schon sehr hohe Horroranteile, wenn man sich das mal vor Augen führt. Das ist schon nicht ohne. Ja, das ist aber dann der moralische Aspekt, dass man vielleicht dann doch nicht Auf Fleisch jeden essen Fall. sollte, sondern Vegetarier werden sollte. Genau. Und ganz nebenbei, dass in dieser Geschichte wird auch dann die Namen der beteiligten Personen sind sehr schön. Also das Opfer heißt in Amerika ganz oft Mr. Baker, was sehr schön ist. Der Entdecker, der ihn dann findet, sein Arbeitskollege ist in der Regel Mr. Burns. Und der Sprecher der Telekommunikationsfirma, der dann diesen ganzen Sachverhalt aufklären muss, ist häufig Mr. Cook. Also das ist Also der Bäcker, der ja Verbrannte und der Koch, also es ist schon. ne, das ist also, wenn euch die Geschichte mal irgendwer erzählt, dann wisst ihr auch, das ist ein Hoax. Also ganz klar, Mikrowellen geben ein bisschen Strahlung in die Umwelt ab. Die Strahlung ist aber definitiv so schwach, dass man da eigentlich keine gesundheitlichen Schäden von erhalten kann. Und was hinzukommt, eben, man kann sich auch nicht an einer Mikrowelle wärmen, weil ich glaube, es gibt keine Mikrowelle auf der Welt, mal abgesehen vielleicht von irgendwelchen Laborgeräten, die in Betrieb zu nehmen sind, wenn die Tür, die ja auch einen Großteil Genau. der Abschirmung enthält, offen steht. Also So ist insofern, es. also gut, wenn man das Glas zerschlägt und es ausprobieren möchte, aber das dann auf eigene Gefahr, davon raten wir ab. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir zum Ende unserer zweiten Ausgabe von Hoaxilla. Wir hoffen, dass wir euch wieder ein bisschen unterhalten haben in unserer Sendung und müssen leider mit einer, ja, wenn ihr es denn so empfindet, wir empfinden so traurigen Note enden. Ich muss die nächsten 14 Tage auf eine Dienstreise und ich werde ja dann nicht in der Lage sein, mit Alexa zusammen einen Podcast zu produzieren. Insofern werden wir ein wenig pausieren müssen. Was unter Umständen gehen wird, wird ein bisschen Forumsgespräch sein. Also nochmal die herzliche Bitte und Einladung. Kommt ins Forum, diskutiert mit uns, stellt Geschichten ein. Wir versuchen das Forum auch immer mit Besonderheiten zu füllen. Wir haben eine schöne Geschichte aus der Kryptozoologie mal hochgeladen, die gerade durch Amerika und Kanada geistert. Da ist in einem See in Ontario ein ja, Wesen gefunden worden. Sehr interessantes Bild. Das kahlköpfige Monster von Key wird es genannt. Sehr ungewöhnlich, Oder ja. Kai. Sieht auch sehr ungewöhnlich aus. Auch da haben wir ein Foto und einen Link in unser Forum gestellt. Also es geht über den Podcast hinaus. Guckt euch das auch an. Und wenn auch ihr solche Fundstücke im Netz habt, postet die, schickt uns eine Mail an info@hoaxilla.de. Und wie gesagt, wenn ihr unsicher seid oder ihr findet etwas und sagt, Mensch, das könnten die beiden nochmal nachforschen, ob das ein Hoax, eine moderne Sage oder was Wahres ist, dann postet das ins Forum, schreibt uns eine E-Mail, diskutiert mit uns und wir hoffen, dass wir so ein bisschen so eine Community ins Leben rufen, mit dem wir uns dann skeptisch austauschen können. Na, Alexa? Immer gerne, wir freuen uns. Genau. Dann würde ich sagen, schließen wir heute mit meinem Motto, auch nachzulesen auf hoaxilla.de. Macht's gut, bis demnächst bei Hoaxilla und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, GWUP.org, UrbanLegendsAbout.com, Snopes.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brehnig und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.